Erster gute Menschen sterben. Niemand kümmert sich darum. Fromme Menschen werden weggenommen. Niemand versteht, warum. Es passiert wegen der Schlechtigkeit im Land. Zweiter der gute Mensch geht in Frieden ins Grab. Sie ruhen in ihren Betten. Sie lebten ein ehrliches Leben. Dritter ihr aber, kommt her. Ihr seid Kinder einer Zauberin. Ihr seid Kinder von einem Ehebrecher und einer Hure. Vierter, über wen macht ihr euch lustig? Gegen wen öffnet ihr den Mund? Warum streckt ihr die Zunge heraus? Ihr seid untreue Kinder. Ihr seid Kinder der Lüge. Fünfter, ihr habt euch unter Bäumen vergnügt. Ihr habt eure Kinder getötet. Das geschah in den Tälern und Felsspalten. Sechster, du hast glatte Steine im Tal verehrt. Sie waren dein Schicksal. Du hast ihnen Wein und Essen geopfert. Soll ich damit zufrieden sein? Siebter, du hast dein Bett auf hohen Bergen gemacht. Du bist dorthin gegangen. Dort hast du Opfer dargebracht. Achter, du hast Zeichen hinter Türen und Pfosten gemacht. Du hast dich von mir abgewandt. Du hast dein Bett für andere geöffnet. Du hast dafür bezahlt. Du liebtest es, mit ihnen zu sein. Du suchtest nach jeder Einladung. Neunter, du bist zum König gegangen. Du hast Öl und viele Salben benutzt. Du hast Boten weit weggeschickt. Sie gingen sogar bis in die Unterwelt. Zehnter, du wurdest müde von deinen vielen Wegen. Aber du sagtest nicht, ich höre auf. Du hattest noch Kraft. Darum fühltest du dich nicht schwach. Elfter, vor wem hattest du Angst? Warum wurdest du untreu? Du dachtest nicht mehr an mich. Du wolltest nichts mehr von mir wissen. Ich war lange Zeit still. Darum fürchtest du mich nicht mehr. Zwölfter, ich werde meine Gerechtigkeit zeigen. Deine Taten werden dir nicht helfen. Dreizehnter, wenn du schreist, sollen deine Götzen dich retten. Aber ein Wind wird sie alle wegtragen. Ein Hauch nimmt sie mit. Vierzehnter, er sagt, macht den Weg frei. Macht den Weg bereit. Nehmt alle Hindernisse für mein Volk weg. Fünfzehnter, so spricht der hohe und große Gott. Er sitzt ewig auf seinem Thron. Sein Name ist der Heilige. Ich wohne in der Höhe und bin heilig. Ich wohne auch bei denen, die traurig und demütig sind. Ich will ihren Geist und ihr Herz neu beleben. Sechzehnter, ich will nicht für immer streiten. Ich will nicht ewig zornig sein. Sonst würden ihre Seelen vor mir schwach werden. Ich habe diese Seelen selbst gemacht. Siebzehnter, ich war kurz zornig wegen seiner Schuld. Ich strafte ihn. Ich verbarg mein Gesicht im Zorn. Aber er ging weiter seinen eigenen, falschen Weg. Achtzehnter, ich sah seine Wege. Ich will ihn heilen. Ich will ihn führen. Ich will ihm Trost geben. Auch seinen Trauernden gebe ich Trost. Neunzehnter, Gott gibt Worte des Lobes. Er sagt, Friede den Menschen in der Ferne. Friede den Menschen in der Nähe. Ich, der Herr, will sie heilen. Zwanzigster, aber die Gottlosen sind wie ein wildes Meer. Es kann nicht ruhig sein. Seine Wasser wirbeln immer wieder Schlamm und Schmutz auf. Einundzwanzigster, mein Gott sagt, es gibt keinen Frieden für die Gottlosen.